Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Hallo Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Ekel. Und ich frage euch, was war das Ekelhafteste, das ihr bisher in eurem Leben erlebt habt? Überhaupt, vor was ekelt ihr euch? Und gibt es bei euch auch sowas wie Lust an Ekel? Also, dass ihr auf irgendwelche Sachen steht, wo andere Leute nur abbrechen können. 0130 2911, die Telefonnummer kostenfrei. Und die Faxnummer 0130 11 51 22. Thema Ekel. Heute Nacht am Telefon. Elmar, das ist der Erste, 49 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Ja, leg mal los mit deinen Ekelhaften. Also erstmal, ich finde dich klasse, ne? Danke. Ja, pass mal auf, ne? Also, ja. Punkto Ekel. Und zwar, also ich bin 15 Jahre verheiratet und ich habe so eine ganz perverse Art an mir. Mhm. Und zwar ist das, ich pinkel beim Sexspiel. Ne? Du pinkelst beim Sexspiel? Also ich finde das auch manchmal komisch, aber ich finde das herrlich. Wohin pinkelst du denn dann? Auf deine Frau gar? Ja, ich möchte schon, dass sie, zum Beispiel, dass sie ja das aufnimmt, ne? Den Urin. Mhm. Ne? Mhm. Umgekehrt, ich möchte auch, dass sie pinkelt. Ne? So nur, richtig, finde, ne? Nur findet sie das sehr ekelhaft. Sie hat da unheimlich Angst vor. Erstmal wegen der Bettwäsche, dann wegen der Haare und klar, so weiter. Das ist quasi Waschmittel, ne? Und die Matratze wird dann durchtränkt. Ja, und weißt du, ich finde das, also ich finde das auch mir irgendwie komisch, aber ich finde das unheimlich klasse. Also manchmal, und das Schönste ist, zum Beispiel, ich kann das auch nicht, wenn ich voll entstehe. Ich verstehe schon, ja. Da geht das ja auch nicht. Das ist anatomisch ja gar nicht möglich. Da läuft das ja nicht. Sag mir aber trotzdem so ganz allgemein, und wie empfindet deine Frau das denn? Wie findet die das denn? Ja, das ist, pass auf, Domi, das ist schwer zu sagen. Als ich sie kennengelernt habe, also damals vor 15 Jahren, komischerweise hat sie das mitgemacht. Mhm. Mhm. Ja? Und jetzt in der ganzen Zeit der Ehe und so, jetzt auf einmal ist sie mehr oder weniger, also ich würde sagen, ist dagegen. Mhm. Hast du den Eindruck, dass sie anfänglich das mitgemacht hat, so auch dir zuliebe, oder hast du den Eindruck, dass sie anfänglich auch Lust dabei empfunden hat? Also ich glaube mehr oder weniger, dass sie am Anfang auch, das heißt, ich glaube noch nicht mehr, dass sie kennengelernt hat, weil sie, meine Frau ist zum Beispiel 7 Jahre älter wie ich. Mhm. Aber sie hat das auch vielleicht nicht erkannt irgendwie. Ne? Ja, meinst du denn, dass ihr das auch Spaß gemacht hat damals? Ich glaube ja. Hm? Auf jeden Fall, diesbezüglich ist die Luft raus. Sie hat da keinen Bock mehr drauf. Das kann ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, ich weiß es nicht, weil, also ich meine immer, bei ihr liegt mehr die Angst davor, dass die Bettwäsche oder was kaputt geht oder die Haare kaputt gehen. Man kann das ja auch noch woanders machen als im Bett. Geht doch mal in die Badewanne oder was nicht mehr. Ja. Ne? Einmal absprühen und dann ist die Sache wieder in Ordnung. Das ist ja auch so, mir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zusammenhängt, also bei mir jetzt auch, dass man immer diese perverse Spiele macht, zum Beispiel auch, sagen wir jetzt, im Hintern noch einmal bumsen oder so, ne? Entschuldige, Sarah, aber manchmal habe ich auch so das Bedürfnis. Mhm. Ist das irgendwie, kann das sein, dass ich da langsam mehr oder weniger auf die perverse Schiene rein? Nee, also das würde ich erstmal nicht als pervers ansehen. Das ist durchaus eine Sexualpraktik, die anzutreffen ist bei heterosexuellen, ja, durchaus. Bei Heterosexuellen, bei Schwulen. Du hast dich ja jetzt gemeldet. Nee, ist mir schon klar. Du hast dich jetzt gemeldet zum Thema Ekel, ne? Ja. Du findest das nicht ekelhaft. Nein, wieso hast du dich dann zu dem Thema gemeldet? Weil ich meine, dass meine Frau das ekelhaft findet. Doch, also. Ja. Und sie auf keinen Fall, dass ich ich weiß auch nicht, wie ich herbeibringen kann. Ich meine, wenn sie das nicht will, dann kannst du das nicht machen, ne? Klare Sache. Naja, nee, völlig klar. Klare Sache. Aber du empfindest auch durchaus noch noch Lust am normalen Geschlechtsverkehr. Es muss ja, nicht immer kombiniert sein damit. Ja, sicher. Das ist ja, zum Beispiel, wenn sie schläft, mhm. Dann mache ich das ja, also dann kann ich das ja, sag mal, Pingel schieben hier an, ne? Und das machst du dann, wenn sie schläft? Ja. Das ist auch nicht die feine englische Art. Ja, das weiß ich ja. Also da wäre ich aber, wenn ich deine Frau wäre, auch relativ. Ja, Domian, ist das eigentlich noch normal? Nee, das ist nicht normal, das finde ich nicht in Ordnung. Das ist alles okay, wenn du das mit deiner Partnerin abstimmst. Ja. Ne? Sonst ist es wirklich ekelhaft und auch mies und zeugt nicht von hohem Respekt deiner Frau gegenüber. Nee, das hat doch, Domian, ich respektiere meine Frau. Ja, da musst du auch ihre Wünsche respektieren, halt auch in sexueller Hinsicht. Also, Thema Ekel. Du pinkelst deine Frau gerne an. Und die findet das weniger schön, sondern ekelhaft. Ja, sie findet das im Endeffekt ja ekelhaft. Ne? Sie schluckt auch kein Sperma oder sowas. Ja, das vertiefen wir jetzt mal nicht weiter. Naja, ich sag ja nur. Mein Lieber, jetzt habe ich eine Birgit am Telefon und da steht in Klammern USA. Ich bin tierisch gespannt, was dahinter steckt. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, prima, Domian. Bye, bye. Schönen Dank. Tschüss, Elmar. Mensch, Birgit, 27. Auf meinem Computer steht ja in Klammern USA. Hallo Domian, ja, das stimmt. Rufst du aus den USA an? Ja, ich rufe aus den USA an. Wie bitte? Wie ist das möglich? Woher weißt du, dass es uns gibt? Ich höre dich des Öfteren über Internet. Und zwar, wenn es hier so wie jetzt 7 Uhr ist. Ja. Und dann habe ich gestern auch zugehört. Und dann hieß es, heute Nacht ist das Thema Ekel dran. Und da habe ich direkt eine E-Mail geschickt. Das ist ja spektakulär. Eine Zuhörerin aus den USA, aus Boston. Ganz genau. Über Internet, ja. Wir sind seit einiger Zeit im Internet und man kann uns in der Tat in der ganzen Welt hören zumindest. Ne? Nicht sehen, aber hören. Nee, nicht sehen, aber ist eine prima Sache. Ist echt astral. Kurze Frage, bevor wir zum Thema kommen. Was machst du in Amerika, in Boston? Ich bin hier mit meinem Mann und wir sind hier im Mai rübergezogen. Und grundlegend, er arbeitet hier und ich gehe hier zur Schule und wir haben das mal so für 2 Jahre geplant. Mhm. Und wie gefällt es dir? Prima, doch. Also es bedarf eine gewisse Eingewöhnungszeit, aber es gefällt uns beiden sehr gut hier. Wie ist das Wetter in Boston im Moment? Heute war es sonnig, aber ansonsten wird es auch schon kälter. Sehr kühler, ne? Das wird auch sehr kalt da, ne? Ja, also hier oben wird es mächtig kalt, habe ich gehört. Und es kann auch sein, dass wir sehr viel Schnee bekommen. Da bin ich nochmal gespannt. Ja, ist doch schön. Ich mag Schnee sehr gerne. Jetzt aber zum Thema Ekel. Ja, ich habe einen fürchterlichen großen Ekel vor Frösche. Vor Fröschen? Ja, und zwar habe ich den wohl schon immer gehabt. Ich glaube, soweit ich zurückdenken kann. Und da habe ich ein Schlüsselerlebnis gehabt, das ist also auch schon 8 Jahre her, habe ich mal überlegt. Und seitdem ist das irgendwie noch schlimmer geworden. Was war denn das für ein Schlüsselerlebnis? Und zwar war ich da mit mehreren Leuten aus Sardinien. Mhm. Und dann sind wir eines Nachts von der Strandbar zurückgekommen. Ich wollte dann noch eben kurz zur Toilette, wir waren also auf dem Campingplatz am Campen. Und in den Waschräumen war es ein wenig dunkel. Ja, und da habe ich mir da halt einen Toilettenraum ausgesucht, bin reingegangen, habe die Tür zugemacht und habe etwas ganz Glitschiges an meiner rechten Hand, an meiner nackten Haut gespürt. Ja, und dann war das halt, wie gesagt, etwas dunkel. Ich bin dann etwas näher gekommen und wollte wissen, was da halt auf der Türklinke ist. Und dann war das natürlich ein Frosch. Lebte er noch? Ja, natürlich. Aber dass er nicht weggesprungen ist. Nee, der ist also wohl, was weiß ich, wo der vorher saß, aber so wie die Tür zu war und ich in dem Toilettenraum war, saß dieser ekelige Frosch auf der Türklinke. Sei froh, dass er nicht auf deinem Schenkel gesessen hat oder so, auf deinem nackten Bein. Also, ja, das war das Schlüsselerlebnis. Seitdem ist der Ekel von Fröschen programmiert bei dir. Ja, und das ist so paradox irgendwie, weil das ist so ein kleines Viech, es ist nicht giftig. Nein, das ist süß. Aber ich war noch nie in so einer ausweglosen Situation. Und da habe ich gedacht, was tun? Die Tür war zu und dann habe ich mit meinem Fuß den äußersten Rand der Türklinke so runtergedrückt und in dem Moment sprang der Frosch an die Wand und klebte da quasi mit allen Tieren von sich gestreckt. Es war ziemlich oberekelig für mich und ich bin dann ziemlich schnell rausgerannt und war ziemlich am Kreischen und völlig aufgebracht. Auch da hattest du wiederum Glück, er hätte ja auch an dich springen können, ne? So an dich genau, also im Nachhinein, ja, du hast recht. Also habe ich vielleicht noch Glück gehabt, weil er hat mich dann nicht mehr berührt. Ja, das war das Erlebnis, ne? Damals mit dem Frosch. Am nächsten Tag hat mir zum Beispiel eine Freundin gesagt, du hättest ihn nur hinten anticken brauchen. Ja, natürlich, so macht man das bei Fröschen. Immer so, so. Am Po und dann... Beileibe nicht übers Herz gebracht. Nein, nein, nee. Und das ist... Gab es denn, nun liegt das ja schon eine ganze Weile zurück, ne? Gab es denn in der Zwischenzeit auch irgendwelche Begegnungen mit Fröschen? Sonst ja. Noch mal? Ja, nicht so schlimme, weil das war wirklich Nummer eins, aber ich also, weiß... Also wenn man die Birgit richtig ärgern will, dann sollte man ihr einen Frosch ins Bett legen, ne? Ja, das wäre optimal. Das ist genau der Tipp von vielen, ich sag mal, Freunden, Bekannten, wie auch immer, die sich darüber lustig machen, dass ich das fies finde. Ja. Und dann werde ich immer fürchterlich ernst und dann sage ich immer, dann müssen wir leider unsere Freundschaft kennen. Na gut, Birgit, ich werde dir keinen Frosch ins Bett legen. Nein, ich versuche das immer noch von der lustigen Seite zu sehen, aber es ist fies. Hast du denn schon einen amerikanischen Frosch gesichtet? Merkst du was, Gott sei Dank nicht. In Boston gibt's auch keine Frösche. Wir haben auch keinen Teich vor der Tür, Gott sei Dank. Ja. Also Ekel vor Fröschen. Birgit ja. Aus Boston. Übrigens bekomme ich gerade die Mitteilung, dass wir demnächst auch im Internet zu sehen sein werden. Das ist ja schön. Das ist dann ja ganz interessant. Ich habe schon mal versucht, ein Bild von deinem Studio anzuklicken, aber du bist da leider nicht zu sehen. Doch, irgendwie glaube ich schon. Aber ja? Frag mich nicht nach Einzelheiten. Ich habe es auf jeden Fall... Noch nicht, höre ich gerade. Ja gut. Also bald wird es soweit sein. Super. Liebe Birgit, schön, dass wir geredet haben. Und ja, beste Grüße nach Boston. Schönen Dank. Alles Gute. Mach's gut, tschüss. Tschüss, ciao. Bei der Gelegenheit könnte ich euch mal die E-Mail-Adresse sagen. Für all die Leute, die uns im Ausland empfangen. Denn ihr könnt uns nur über E-Mail erreichen. Und zwar die E-Mail-Adresse lautet 1live@wdr.de. Heinz, 38. Ja, hallo, Domian. Hi. Hi. Ekelgeschichten. Ja, meine Ekelgeschichte. Ich habe vergangenes Jahr eine Frau kennengelernt. Das ist ja erstmal nicht ekelhaft, ne? Ja, gut. Aber es kommt noch. So. Ja. Aber schlimm. Ich meine, gut, wir haben erstmal was getrunken. Ja. Das Übliche. Ja. Bla, bla, bla. Wir fahren nach Hause. Gut. Wir kamen da an. Vorher habe ich nichts gerochen. Dicken Pullover an, dicke Jacke. War im Winter. Gut, wir kamen zu Hause an, plötzlich zieht sie die Jacke aus, im Schlafzimmer. Und ich war im Badezimmer, mich gerade am Waschen, ich gehe ja plötzlich rein ins Schlafzimmer. Sie liegt da, stuhl die Bettdecke weg, schwarze Füße. Schwarze Füße. Schwarze Füße. Ja, und dann hat die gestunken. Ich kann dir sagen, ich hatte vorher, also, es stanken nicht nur die Füße, sondern ja, die ganze Frau. Also die ganze Frau, die stank nach Schweiß. Ob die sich bestimmt ein ganzes Jahr nicht gewaschen hat. Du vermutest, es war mindestens ein Jahr. Mindestens. Ja. So, du lag diese Frau, war sie denn ganz nackt in deinem Bett? Nackt. Ganz nackt. Ganz so, jetzt nackt. Lag diese nackte, stinkende Frau in deinem Bett. Was hast du gemacht? Ja, kann ich dir sagen. Tu es. Ich bin so schnell wie möglich da abgehauen, ja. So schnell wie meine Füße mich tragen konnte. Aber die hat gestunken, kann ja. Ich dir sagen. Beste Jahrlich. Ich habe mich so dermaßen geekelt davor, dass ich nachher Ausschlag am Mund hatte. Nein, du hattest auch geknutscht mit ihr vorher? Ja, sicher. Hast du das denn nicht da schon gemerkt? Nein, wahrscheinlich gar nicht. Hatte sie sich die Zähne denn geputzt gehabt? Da, ich habe nichts gerochen, ich hatte was getrunken. Naja, da hast du wahrscheinlich nicht so richtig drauf geachtet. Ja, genau. Ich habe das jetzt so verstanden, dass sie in deinem Bett lag. Nein, ne? Bei ihr zu Hause. Bei ihr zu Hause war das. Bei ja, ihr zu Hause. Da konntest du natürlich gut abhauen, ne? Ja, da war ich natürlich so schnell weg wie möglich, ne? Und die Arme lag dann alleine? Alleine da, nackig und kein Mann mehr. Und wusste wahrscheinlich gar nicht, wie ihr geschah, ne? Genau. Ja, und dann plötzlich, ich hatte vorher schon, kannst du dir recht schon denken, er war schon erwachsen. Ja, da war aber nichts mehr mit, ne? Und dann war nichts mehr und dann nur noch abknicken, ne? Und dann hinterher Ausschlag am Mund. Und dann nur noch Ausschlag am Mund. Das war deine ekelhafteste Geschichte. Ja. Heinz, danke für deinen Anruf. Okay, bye, bye. Toi noch für deine Sendung. Dankeschön. Tschüss. Timo, 26. Ja, hallo Domian. Hallo Timo. Erstmal, deine Sendung ist erstklassig gut. Ich danke euch sehr herzlich. Ja. Immer wieder für die Komplimente. Sehr nett. Auf jeden Fall. Mein Thema ist... Timo, gehst du ganz nah an ja, den klar. Telefon? Ich mag das, was andere eklig finden. Lass mich mal raten. Liegt es nahe? Ja. Also was andere ganz ekelhaft finden? Was heißt ganz ekelhaft finden? Ich stehe halt nicht auf diese... auf diese Parfümerie im Intimbereich. Mhm. Sondern eher auf den animalischen Duft. so sage ich mal, von der Frau. Was macht den animalischen Duft denn aus? Hat das mit Duschen was zu tun? Ja, aber nicht viermal am Tag geduscht, sondern es reicht eine normale Wäsche, sage ich mal. Wie ist der Duft denn, wann ist der Duft für dich am animalischsten? Wie lange sollte sich eine Frau nicht gewaschen oder geduscht haben? Ja, so einen Tag lang, sage ich mal. Ja, das geht ja noch. Aber ich denke mal, dass die restliche Bevölkerung es lieber hat, wenn die Frau unten frisch geduscht riecht. Ja. Und ich denke mir mal... Was, Timo, löst denn dieser Geruch für dich oder in dir dann aus? Das ist für mich natürlich, sag ich mal. Mhm. Nun gut, das ist erstmal so eine Bezeichnung, das ist für dich natürlich, aber es wird ja noch anderes in dir verursachen, ne? Oder? Ja, es erregt mich halt. Das ist wirklich eine Stimulanz dann? Ja. Mhm. Das macht dich richtig geil. Ja, sagen wir so. Und meine zweite Bitte heute Abend ist eigentlich, dass ich eine Frau kennenlerne oder mehrere Frauen kennenlerne, die das erotisch finden, wenn der Mann darauf steht. Mhm. Wie sind denn deine bisherigen Erfahrungen diesbezüglich? Ich sag mal so, die Frau Mitte 20 ist eigentlich nicht so der Typ. Mhm. Das ist eher so die Frau Mitte 30. Auf die du stehst. Hm? Ja. Und, nee, aber welche Erfahrungen hast du bisher mit Frauen gemacht? Hast du schon Frauen kennengelernt, die dich in dieser Weise bedient haben? Ja, das glaube ich, war dann sowieso rein zufällig, dass wir dann nicht gerade, sag ich mal, sauber waren. Und wenn du das einer Frau sagst, hier, ich stehe darauf, wenn du dich eine Woche, nee, eben nicht eine Woche, sondern einen Tag nur nicht wäscht, wie reagieren die Frauen darauf? Ich glaube, das spreche ich gar nicht an. Ich glaube, das ist meistens Zufall, sage ich mal. Warum sprichst du es denn nicht an? Scham. Bestimmt Scham. Ja. Also bisher hast du noch nicht die optimale Beziehung gehabt, wo das genau dann ineinander passt? Doch, eigentlich schon. Doch. Aber es ist schwierig, trotzdem so eine Frau zu finden. Ja, es ist schwierig. Mhm. Also, ich finde, das hält sich doch in Grenzen. Es gibt da, weiß Gott, Abgefahreneres und Schlimmeres. Aber die meisten finden es ekelig. Ja, ja, natürlich, klar. Aber ich dachte, du hättest jetzt gesagt, die darf sich eine Woche oder einen Monat nicht gewaschen haben oder sowas. Dann so würde uns allen das jetzt... Das ist ja auch dann, sag ich mal, gefährlich, ne? Ja, klar, sicher, natürlich. So ist also Timo drauf. Danke für deinen Anruf. Moment, habe ich irgendwie noch die Möglichkeit zu sagen, dass eventuell Frauen, die dieser Neigung sind, sich bei euch melden können? Timo, ich mache das nicht gerne, das weißt du wahrscheinlich, weil wir hier keine Kontaktbörse sind. Hm. Wenn ich da einmal mit anfange, dann haben wir nur noch solche Kontaktwünsche und dann können wir mal einpacken mit der Sendung. Hm. Verstanden? Ja, einverstanden? Ja. Okay. Timo, wir machen Schluss. Alles klar. Alles Gute. Danke dir. Ciao. Andrea, 36. Ja, hallo. Hallo Domian. Also so fürchterlich eklig fand ich das ja gar nicht, was dahinter zählt. Ging doch, ne? Also. Ja, es ging echt noch. Also, aber ich habe da, denke ich, schon was Schlimmeres erlebt. Also vielleicht zur Vorgeschichte. Ich bin da Rettungsassistent und arbeite, habe auch eine Menge mit Unfällen und irgendwelchen Geschichten zu tun. Und wir wurden dann mal an einem Sonnabend im Hochsommer in ein Haus gerufen, also mit der Feuerwehr und so. Da roch das im Haus so komisch. Naja, nun sind wir da angekommen, die Feuerwehr und wir gleichzeitig. Und dann wurde die Wohnungstür geöffnet von so einem Menschen und dieser Mensch lag da in der Wohnung. Der war da mächtig tot schon und lag da schon 7 Tage tot in der Wohnung. Das Fenster war offen und die Nachbarn, denen fiel das auf, dass da so wahnsinnig viel Fliegen in dieses Zimmer da, dieses, das war so eine Einraumwohnung, eine Apartmentwohnung. Und es war sehr warm, sagst du, ne? Ja, es war Hochsommer, richtig doll warm. Mhm. Und da lag der schon 7 Tage. Mhm. Und das war so grauenvoll, man kann sich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob du schon mal verfaultes Fleisch gerochen hast oder so. Also das so ein süßlicher, so ein säuerlich süßes Tier, der so richtig in der Nase beißt. Wie weit ist denn der Verwesungsprozess schon fortgeschritten, nach 7 Tagen im Hochsommer? Ja, der ist sehr weit fortgeschritten. Die Haut löst sich ab, also man kann sich dieses Bild vielleicht gar nicht vorstellen. Die Haut sieht dunkelblau, violett, grün aus, aus dem Körper, aus die reißt an vielen Stellen. Mhm. Der Mann da war relativ wenig bekleidet, der lag ja im Bett, der starb ja auch im Bett. Und die Haut reißt auf, dann sieht man, dann tritt so das durch die Haut glänzen, denn so die ist dann wie Pergament und reißt dann überall auf und dann läuft Flüssigkeit raus und die Finger, also man muss sich vorstellen, die Sehnen funktionieren ja noch, die haben noch alle die Knochen zusammengehalten und das Fleisch fiel aber runter von den Fingern, die lagen nur so auf dem Körper drauf. Aber das Schlimmste an der ganzen Geschichte waren diese Wahnsinnsfliegen und der Kopf von diesem Mann, der war nicht mehr als Kopf zu identifizieren, sondern das war ein Madenteppich. Der war so doppelt ich wollte so das groß wie der Topf. Ich wollte das gerade fragen, ob da auch schon Maden... Eine Wahnsinnsmenge von Weißen. Dieser Kopf bewegte sich eigentlich. Also wer jetzt empfindlich, ist, bitte im Moment mal weghören. Das ist krass, war so grauenvoll. Ne? Ja, also ich habe dieses Bild gesehen und dann... Also du bist Rettungssanitäter, ne? Assistent, da bist du ja nur wirklich mit vielen Dingen vertraut. Ja, aber sowas habe ich dann... Das war dann wirklich eine Premiere. Und das mein war Gott, so, was habt ihr denn dann gemacht? Ihr müsst ja denn diesen Mann auch anfassen, ne? Nein, um Gottes Willen, wir brauchen da nichts mehr anfassen. Es wusste ja keiner, dass der tot ist. Ach so. Es wusste ja niemand, dass da überhaupt ein Tod da drin liegt. Es ging die Meldung, die zur Feuerwehr ging... Die Polizei kam ja dann auch noch, da hieß es ja, es roch nach Gas in dem Haus. Es war ein großes Haus, ein Apartmenthaus. Und der Mann, der wohnte so direkt in der Mitte. Und die wussten zwar alle, dass der wohl krank sein soll, aber da weiß ich nicht. Na, so wie es halt üblich ist, es kümmerte sich da niemand. Und dann irgendwie roch das wirklich schon, wenn man in den Eingang des Hauses kam, roch es so säuerlich süß. Kam denn dann ein Bestatter, die Leiche abholen musste? Da haben wir Gott sei Dank nichts mehr mit zu tun gehabt. Also wir haben, das hat schon die Reichweite, was wir gesehen haben. Und das Schärfste war ja dann, wenn man sowas sieht, und dann fragt ein Kollege, was gibt's denn zu essen? Was war die Mittagszeit? Fast schon Galgenhumor ist das. Ja, es war grauenvoll. Ich könnte mir vorstellen, dass du dieses Bild und diesen Geruch, den vergisst du nicht, ne? Nein, wenn ich jetzt darüber erzähle, ist dieser Geruch da und es ist ganz komisch. Ich kann es auch gar nicht so beschreiben. Es ist auch so eine Art... auf der Zunge so irgendwie so ein Geschmack da, also irgendwie so, es ist wirklich nicht zu beschreiben. Ist es nicht extrem ekelhaft, wenn man dann in einem solchen Raum steht, überhaupt zu atmen, hat man nicht das Gefühl, dass man das dann selbst in sich hinein so, ja. Du hältst einfach die Luft an, es geht nicht anders, ansonsten kommst du dir hoch, also es geht wirklich nicht, du musst die Luft anhalten und ansonsten geht es dir nicht gut. Und wir haben es ja auch nicht lange aushalten müssen, dann kam ja dann in solchen Fällen kommt ja dann ein Staatsanwalt, da wird ja dann überprüft, warum ist der tot und so weiter. Aber alleine die paar Minuten, die wir da drinnen waren, und dieses Bild, diesen riesengroßen Kopf, das war, man muss sich vorstellen, der Kopf war normal, groß wie ein normaler Menschenkopf ist. Aber der war doppelt so groß, weil der war voller Maden. Der Oberkörper war frei, der lag da nur mit einer Tonhose bekleidet oder mit so einer Short. Der Körper war ums Doppelte aufgebläht. Und waren denn die Maden im Körper auch zu sehen oder nur im Kopf? Nein, das Erstaunliche. Und ich habe mir das mal vom Gerichtsmediziner erklären lassen. Es war nur am Kopf, weil die sich erstmal an den Schleimhäuten vom Mund fest, die Fliegen setzen sich darauf. Die Flüssigkeit von den Augen, da sind Salze drin und alles sowas. Und Flüssigkeit, da setzen sich die Fliegen gern drauf. Und der Körper war noch nicht so voll Maden, aber nur dieser Kopf, das war unbeschreiblich. Wie sehen denn diese Maden aus? Wie groß sind die? Das sind weiße Maden, die sind vielleicht so einen halben Zentimeter groß und Fliegenmaden halt, ganz normale Fliegenmaden. Und wie gesagt, du musst diese Unmengen von Fliegen dir vorstellen, die in dem Raum rumschwirrten. Die schwirrten noch um deinen Kopf rum, denn also wir sind dann rausgegangen. Wir waren wirklich nur ein paar Minuten drinnen, weil da war der Rettungsarzt. Der war ja fehl am Platz, nicht? Da war ja danach, kam dann die Polizei und dann kam dann auch ein Kriminalbeamter. Und also ihr habt die Leiche überhaupt nicht anfassen brauchen? Wir brauchen die, um Gottes Willen, nicht anfassen. Ich habe mich dann aber erkundigt mit jemandem von diesem, also ich arbeite in so einer mittleren Großstadt und da habe ich dann mal mich erkundigt, wer da nun hingefahren ist, von welchem Bestattungsinstitut, wer da hingerufen wurde. Und also die Leute, die haben dann erzählt, also die haben dann danach erstmal kräftig ihn trinken müssen, weil das war das so schlimm, diesen Menschen da herauszuheben aus dem Bett. Ja, ich habe auch immer höchsten Respekt vor Medizinern, die in der Pathologie arbeiten, weil die ja ständig mit solchen Dingen konfrontiert werden. Ja, und es ist mir auch eigentlich ein Rätsel, wie die Leute das alles wegstecken können, wenn die 8-9 Stunden am Tag so etwas sehen und damit umgehen. Ganz schlimme Sachen, ganz andere Sachen machen. Das ist noch eine Geschichte, die da auch passiert ist. Wir mussten als Rettungsassistenten auch noch ein paar Sachen in der Leichenhalle machen in unserem Krankenhaus und wir mussten eigentlich nur den Schlüssel verwalten. Wenn irgendjemand kommt, mussten wir dann den Schlüssel aushändigen und bei uns passierte leider ein schreckliches Geschehen, da ein Mord an so einem Kind und das Kind lag mehrere Wochen unter Laub versteckt und war auch fürchterlich verwest und dann kam nachts, mitten in der Nacht, ein Gerichtsmediziner, also ein Kriminalbeamter mit einem Gerichtsmediziner und er wollte unbedingt in die Leichenhalle. Und dann, das ist bei uns in diesem Krankenhaus ein bisschen über eine größere Fläche, wo man durch den Park gehen muss und dann, okay, kommen Sie mal bitte mit einem Schlüssel. Und ich denke, okay, mache ich schon, ist ja nicht dabei und so, ist trotzdem schon eine ziemlich unangenehme Geschichte, nachts sind zur Leichenhalle, man weiß ja, wo man hingeht. Ja, ja. Und man weiß auch, warum man da hingeht. Und dann ging dieser Rechtsmediziner da rein, zog sich zwei Handschuhe über, machte die Kühlzelle auf, zog die Schublade raus, nahm den Arm des Kindes, schnitt ihn ab, steckte ihn in einen großen Koffer und fuhr dann mit dem los. Warum hat er das gemacht? Ja, der hatte Spurensicherung. Der wollte da wohl nur die Hand haben, mehr nicht. Alles andere war wohl klar und das war so grauenvoll. Was erzählst du uns für Geschichten? Die sind leider nicht auf Hunde. Nein, das kann ich mir natürlich, ja. Nein, die passieren. Eingebrannt. Die passieren täglich, ne? Die passieren täglich und täglich sind Menschen damit konfrontiert. Ja, und da muss ich schon Hut absagen, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man so einfach einen Arm da abschneiden kann. Ich meine, er weiß, dass es wahrscheinlich nur noch biologisches Material ist, was er da abschneidet. Aber wenn man sich vorstellt, war ein Kind, ja, und dieses Kind hat schon einen schrecklichen Tod erleben müssen. Und jetzt nimmt er den Arm dann, schneidet den ab und nimmt ihn mit in sein gerichtsmedizinisches Institut, weil wir in unserem kleinen Krankenhaus so ein Institut haben. Also es war schon schrecklich. Also, Andreas. Das sind für mich schon ganz eklige Geschichten. Ja. Die brennen sich ein. Danke für deinen Anruf. Stephen King ist wahrscheinlich ein Scheißdreck dagegen. Bitte? Stephen King ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich, natürlich, dagegen. Ja, natürlich. Andreas, okay. Vielen Dank. Also, schönen Dank für deine Sendung, ja. Also, das ist schon okay. Ich spreche schon gern mit dir. Das ist klasse. Alles klar. Tschüss. Tschüss, Andreas. Jetzt muss ich erstmal schlucken. Ilka, 21. Hallo Domian. Hallo Ilka, das war krass, ne? Ja, ich muss jetzt auch erstmal stark versuchen dran zu bleiben, wenn mir richtig übel kalt hochgekommen ist. Mann. Ja, aber man muss sich vorstellen, dass es wirklich immer wieder Leute gibt, die in den medizinischen Bereichen oder im Bestattungswesen arbeiten, die das tagtäglich machen müssen, sowas, ne? Das wäre überhaupt nicht stimmig. Mann. So, jetzt holen wir mal tief Luft. Ja. Wir kommen zum Thema Ekel und zu dir. Also. Was gibt's da zu erzählen? Ich glaube, ich spreche jetzt Tausenden aus dem Herzen und zwar ekel ich mich total vor Spinnen. Millionen oder noch mehr. Ja. Wahrscheinlich Millionen junge, es sind ja oft Frauen, die sich da... Ja, sehr oft, ja. Obwohl, ich glaube, Männer geben es nicht zu. Also ich glaube, viele... Ja, Männer sind so stark. Männer haben da keine Angst vor. Ja, eben, genau. Ilka, warum denn? Das sind doch so nette, kleine, possierliche Tierchen. Da gibt's doch nichts zu ekeln. Die tun einem nichts, die fressen einem die Fliegen weg und die Käfer und so weiter. Das versuchen wir auch immer alle zu erklären, dass das sehr nützliche Tiere sind und Wunderwerke der Natur. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, warum ich sehe es und mich bekommt so der Ekel. Ich kann noch nicht mal nah dran gehen. Birgit aus Boston hat vorhin von einem Schlüsselerlebnis mit dem Elefanten, wollte ich schon sagen, mit dem Frosch erzählt. Mhm. Hattest du auch irgendein besonderes Erlebnis, dass dir mal eine Spinne über den Bauch gekrabbelt ist oder irgend sowas? Ja, ich hatte ganz früher, als ich klein war, habe ich mit meinem Cousin immer Spinnen die Beine rausgerissen. Siehst du, das ist die Strafe. Das ist die Rache der Spinnen. Ja, der Spinnengott hat dich jetzt gestraft. Ja, sehr wahrscheinlich. Und dann ist mir halt mal eine mit zwei Beinen nochmal über den Arm gekrabbelt und da habe ich es halt echt mit der Angst zu tun bekommen. Mhm. Du hast den lebenden Spinnen die Beine rausgerissen. Ja, ich meine, da war ich 3 oder so, also ich weiß auch. Das ist ja eine brutale Urnatur in dir. Ja, das zerstörerisch ist. Und seitdem ist das. Ja, aber jetzt ist es halt ganz schlimm. Also es ist schon so weit gewesen, dass ich mal eine Woche lang nicht mehr in meinen Stammcafé gegangen bin und von draußen meinen Freunden zugewunken habe. Warum? Weil es da Spinnen gab? Oder wie? Eine Spinne ist mir da gegangen und die war so riesig, da habe ich alles umgeschmissen, was auf dem Tisch stand und hab den Tisch umgeschmissen und bin dann nur noch rausgerannt und habe dann auch so Herzrasen gehabt und dann hat mich das Ganze mich hat das nachher noch die nächsten zwei Tage verfolgt, dass ich überall Spinnen gesehen habe. Also das ist richtig, kann man sagen, eine Spinnenphobie, ja, ne? Also richtig, fast schon pathologisch, ne? Ja. Ist es auch so, dass du beispielsweise deshalb bestimmte Räumlichkeiten meidest? Beispielsweise, Kellerräume. Ja, also. Keller. Du gehst gar nicht in den Keller? Doch, aber ich gucke nicht nach links und rechts. Nicht, weil andere Leute vor Ungeheuern Angst haben, sondern ich habe halt vor Spinnen Angst. Also ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt gar nicht in den Keller gehe, aber schon mit dem Bewusstsein, hier lauert es überall. Also ich verstehe recht so, dass du natürlich keine Angst vor diesen Tieren hast, sondern einen abgrundtiefen Ekel. Ja, stimmt das? Abgrundtief. Also ich weiß Angst nicht, weil ich weiß ja nicht, also wir leben ja nicht irgendwo in Australien, wo man nachher stirbt, wenn man von einer gebissen wird. Aber so den abgrundtiefen Ekel, dass ich ihn noch nicht mal kaputt machen kann. Also ich kann nicht, ich kann da nicht dran gehen, ich bleib einfach stehen, ich kann mich meistens auch nicht bewegen. Du kannst ja dann auch gar keinen entspannten Spaziergang durch Wälder und Felder machen, ne? Weil da sind ja auch überall irgendwie kleine Spinnen. Ja, deutsche Wälder gehen eigentlich. Ja, da gibt's auch kleine Spinnen. Klar, ja, also jetzt vor Ameisenspinnen habe ich jetzt auch keine Angst, aber so, die schon ein bisschen größer als Ameisen sind, dann wird's schon das schlimm. Schon. Ja. Ist es so stark, dass dich das schon in deinem Alltag, in deinem Leben behindert? Oder ist es noch vertretbar irgendwie? Ja, also behindern tut's mich eigentlich schon. Aber halt minimal, also es geht noch. Es ist halt nur, wenn man halt, also ich merke das schon an Jahreszeiten, weil jetzt zum Beispiel im Herbst kommen die immer ganz gerne ins Haus reingekrochen. Und dann, dann gucke ich schon mal fünfmal, wenn ich irgendwo einen Schatten sehe oder so. Ja. Dann ist aber auch sofort das Bewusstsein da, das könnte eine Spinne sein. Und dann, also eigentlich ein bisschen schon, aber... Es gibt so einen psychotherapeutischen Therapieansatz, nämlich kennst du das, ne? Diese Konfrontationstherapie, dass Leute, die solche Phobien haben, gerade mit dem, wovor sie Angst haben, extrem konfrontiert werden. Das kann also so weit gehen, dass dann jemand, der eine Spinnenphobie hat, die Hand in ein Terrarium legen muss, wo ganz viele Spinnen sind. Was löst dieser Gedanke allein bei dir aus? Das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich würde am Herzinfarkt sterben, mein Vater hat das auch schon mal gesagt, weil der meinte halt, hör mal, das geht doch nicht so weiter, also dass du hier so ausrastest. Und dann aber schon, ich weiß ja halt schon, ich muss dann irgendwann mal eine riesige Spinne in die Hand nehmen und da würde mich ganz viel Werte zu dem Arzt hinkriegen. Also ich finde schon, wenn das wirklich Überhand nimmt und anfängt, dein ganzes Leben in irgendeiner Weise zu beeinflussen, dann solltest du schon mal einen Psychotherapeuten aufsuchen. Es muss ja nicht gerade diese Therapie sein, es gibt ja noch andere Formen, wie man damit umgehen lernen kann. Ach, noch geht's. Aber noch geht's. Ja, noch geht's. Dann sieh mal zu, dann wünsche ich dir keine Spinnen. Ja, vielen Dank. Es gab ja immer so ein Sprichwort, ne? Spinne am Abend. Am Morgen macht Kummer und Sorgen. Genau, oder? Spinne am Abend erweckend und labend. Wenn ich abends eine Spinne bei mir in der Wohnung sehe, denke ich, dann kann die Sendung nur gut werden. Oh, ich glaube dann lieber an andere Sachen. Tschüss, Ilka. Übrigens tolle Sendung. Danke. Tschüss. 1.32 Uhr, 38 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Uhr 33 und 49 Sekunden. Hier ist 1 Live Domian, Talkradio aus Köln vom WDR. Aus Köln in Deutschland, muss ich ja jetzt mal sagen. Heute heißt unser Thema Ekel. Was ekelt euch am meisten? Wovor dreht sich euch am meisten der Magen um? Und gibt es bei euch so etwas, dass ihr Spaß an Dingen habt, die andere Leute ganz ekelhaft finden? Und gerade mit Deutschland meine ich, wir haben in der Tat doch wohl einige Zuhörer in den Vereinigten Staaten. Ich bekomme gerade hier ein E-Mail auf den Tisch von Silke aus Texas. Hallo WDR-Team, ich höre eure Sendung aus Amerika und zwar aus Texas. El Paso, das ist ja verrückt. Und ein anderer Zuhörer, das ist nämlich Uwe, der hat uns gemeldet. Ich höre euch auch hier in den USA, genau in Richmond. Schöne Grüße in die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist schon ein sehr abgedrehtes Gefühl, hier in die Vereinigten Staaten zu grüßen. Das machen wir hiermit. Heike, 31. Ja, hallo, guten Abend. Hi. Oder guten Morgen, besser gesagt. Ja. Also mein Beitrag zum Thema Ekel passt so zu deinem allerersten Anrufer. Und zwar gab es bei mir mal eine Zeit, wo ich mich vor dem Sperma meines Mannes geekelt habe. Mhm. Warum? Warum? Also weil das ja so klipprig und glitschig und... Also alles andere als erregend. Richtig, ja. Mhm. War es denn auch so, ging das Ekelgefühl so weit, dass du auch überhaupt nicht gerne Oralverkehr hattest mit ihm? Das, wollen wir sagen, das war so der Anfang, das ging noch. Da musste ich nur runterschlucken, das war schnell weg. Mhm. Und dann hat sich halt so der Versuch ergeben, so das Experiment, das mein Mann sich gewünscht hat, er möchte es gerne mal sehen, wenn er halt mir entweder auf den Bauch oder ins Gesicht spritzt oder so. Und da habe ich natürlich dann sehr Schwierigkeiten. Mhm. Oder wollen wir sagen, auch wenn wir Oralverkehr hatten, zum Beispiel jetzt ganz bewusst zu schmecken oder so, das hat mich natürlich schon sehr Überwindung gekostet. Ich meine es gerade auch noch anders, Heike, gar nicht mal bezogen nur auf das Sperma. In der ersten Zeit war der Oralverkehr ohne das Sperma allein schon unangenehm für dich oder ekelhaft für dich, den Penis in den Mund zu nehmen. Könnte ich eigentlich nicht sagen. Es hat ein bisschen eine Zeit gedauert, bis ich es gerne gemacht habe. Also so mit Fliegen? Aber Ekel nicht, nee, das nicht. Ja, aber so die ganz große Leidenschaft entbrannte dabei auch nicht. Nee, du hast es ihnen zuliebe getan, ne? Ja, ja. Ja. Ekel, weil es so klibberig ist, weil es nicht schön aussieht und so etwas und dich dann alles andere, dich wirklich abgetaunt hat. Richtig, ne? Ja, es hat ja manchmal so die Farbe von Milch und Milch ist sowieso ein Anti-Gegner. Was ich ja für dein gemocht. Was sicher dann für deinen Mann auch nicht gerade sehr schmeichelhaft war, ne? Wenn er das Gefühl hat, dass seine Freundin, seine Frau das ekelhaft findet. Ja, richtig, obwohl er es nicht persönlich genommen hat. Mhm. Sprichst du in der Vergangenheitsform? Hat sich da was verändert? Ja, ich habe also da dran gearbeitet. Das heißt, wir haben gemeinsam dran gearbeitet. Eine Spermatherapie? Sozusagen, weil es passt auf die Phobie mit den Spinnen. Ja. Mein Mann hat gerade gemeint, da gehören dann die Eimer Sperma so ungefähr drüber. Mhm. Und weil ich ja wusste, er mag das gerne. Und ich tue ihm dann nicht nur einen Gefallen, ich tue es halt auch aus Liebe. Das Ganze so. Und ich weiß, dass ihm das und vielleicht auch eine Großzahl von Männern sehr viel bedeutet. Ja, das ist mit Sicherheit so. Aber ich weiß auch, dass eine Großzahl von Frauen da Probleme mit hat. Richtig, und ja. Es wirklich auch ekelhaft finden. Richtig, ne? Heißt das, dass du das dann so oft gemacht hast, dass durch die Häufigkeit du denn dieses Ekelgefühl auch verloren hast? Ja, oder wir haben uns zum Beispiel auch Filme angeguckt, wo ich das dann also richtig mit konfrontiert bin worden. Das konnte ich am Anfang überhaupt nicht abhaben. Da ist mir viel schlecht geworden. Mhm. Und dann haben wir das also so immer ganz bewusst geguckt und nach kann ich also heute sagen, ich würde nicht sagen, gefällt mir, aber ich komme damit sehr gut klar. Aber ist es immer noch nicht so, dass dich das selbst richtig erregt? Nee, das ist nicht. Also ich habe nicht die, man sieht das dann manchmal bei so Filmen, die sind da wirklich heiß drauf. Mhm. Also das ist es nicht. Würde mich zwar freuen, wenn ich mal da hinkomme, aber das ist es noch nicht. Mhm. Und der Impuls oder die Grundmotivation, das immer und immer wieder zu machen, war die Liebe zu deinem Mann, weil er das halt so gerne hat. Ich weiß, wie viel ihm das bedeutet. Mhm. Weil ich meine, er ist eigentlich so der Typ, der für alles offen ist. Mhm. Und ich bin mehr so, ich schotte sehr schnell ab, wenn irgendwas kommt, was mir nicht so passt. Also finde ich schon ein sehr extremer Liebesbeweis, dass jemand, oder in deinem Fall jetzt, dass du da so gegen dich angegangen bist. Weil wenn man da Ekel empfindet, kann man oftmals vielleicht auch gar nichts dagegen tun. Ne? Dass man das halt so empfindet, dann ist es halt so. Richtig schon, aber ich denke, da sind auch Gespräche wichtig und dass man trotzdem irgendwo das Gefühl hat, man wird verstanden mit diesem Gefühl. Man kann halt auch drüber reden, über das Ganze. Würde ich gerne noch fragen, du hast es gerade gesagt, dass das dann noch weniger schlimm ist, wenn du es runterschluckst. Ja. Ist es denn nicht eigentlich dann viel schlimmer, weil man das dann selbst im Hals spürt und in sich selbst dann? Der Hals könnte ich, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, schlimmer war es dann, wenn ich es richtig im Mund gespürt habe. Dass du ihn geschmeckt hast auch, richtig, ne? Genau. Ja, so ist wenn dann so ganz schnell hinten weg, dann hinten sind ja meistens keine Geschmacksnerven. Mm-hmm. Und da kriegt man das gar nicht so richtig, so habe ich es zumindest empfunden, habe das gar nicht richtig mitgekriegt. Aber danach bist du dann ins Badezimmer gegangen und hast mit Odol gespült, nee, oder wie? Nee, das war vielleicht mal ein Schluck Wasser, wenn es hochkam. Ja. Okay, aber du bist auf dem Weg, dass der Ekel ist auf jeden Fall weg, ne? Das kann man sagen. Die Lust ist man, weg, ja. Ekel ist weg, Lust ist noch nicht da und ich wünsche dir, dass da auch vielleicht noch Lust bei entsteht. Ja, das wünsche ich mir auch. Das war optimal dann. Ja, ansonsten tolle Sendung. Heike, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Herzlich willkommen, Katja, 60 Jahre alt. Hallo, Jürgen. Hallo, Katja. Erst möchte ich noch was anderes sagen und zwar, dass ich seit ich Kabel habe, komme ich nicht mehr nachts ins Bett und da bist du dran schuld. Ich bin da schuld. Ja, genau. Ich hoffe, du kannst mir nochmal vergeben. Ja, unbedingt. Also ja, ich jetzt. Ich habe eine schreckliche Erfahrung machen müssen. Ich habe Häschen, aber als Hausfreunde nicht im Stall. Mhm. Und eines Sonntagmorgens komme ich also in das Zimmer, in dem sie wohnen, sind zwei. Und kamen mir lauter Würmer entgegengekrabbelt. Und zwar größere als das, was du vorhin hörtest, was natürlich ganz entsetzlich ist, aber viel dicker und größere von Schmeißfliegen. Die auch weiß? Sind ja auch so Riesenbrummer und da sind ja die Maden entsprechend größer. Ne? Sehen die auch weiß aus? Sahen die weiß aus? Ganz weiß. Ganz weiß. Lag das jetzt daran, dass die Kaninchen gestorben waren? Oder? Nee, pass mal auf. Ich hatte das mal in der Zeitung gelesen, aber an und für sich passiert das nur, wo jemand den Stall nicht sauber hält oder sowas. Mhm. Und dieses Tier hatte ich in Pflege, aber die hatten volles Vertrauen zu mir und ich hatte sie schon ein Jahr in Pflege, weil die Studien halber es nicht nehmen konnte. Ja. Und da war es, das Tier war nicht stubenrein gewissermaßen. So. Der andere, der geht aufs Katzenklo, aber dieses Tier nun nicht. Darum hatte ich auch gleich den Verdacht und habe mir den geschnappt und habe es gereinigt, gesäubert mit Wasser. Und dann war eine Stelle, das passiert bei mit diesen Fliegen, die setzen sich, wenn irgendwo eine Stelle ein bisschen wund ist am Körper, dann legen die ihre Eier rein. Auch in einen lebenden Körper? In einen lebenden Körper. Ja, ja. Wenn irgendwo nur ein bisschen, das war in der Leistengegend, war es ein klein bisschen wund und da hat es reingestochen, die Eier reingelegt und das ist innerhalb von 2 Tagen ist das wie eine Explosion. Da merkt man zuerst überhaupt Moment, nicht. Dann sind also diese Würmer aus diesem lebenden Kaninchen gekommen? Ja. Häschen? Ja. Ja, was hast du dann gemacht? Ich bin mit ihm zur Wasserleitung. Nein. Ich habe da das eine Waschbecken, nämlich nur für die Tiere, damit man ein bisschen Mensch und Tier hier trennt. Aber kann man mit Wasser da was ausrichten? Ja, ich habe es eben gesäubert und da kamen aus diesem rabenschwarzen Fell, das war ein ganz schwarzes Tier, kamen permanent neue Würmer raus, die ich so rausziehen konnte. Boah, das muss dem Tier auch unglaublich wehgetan haben. Es hat geschrien. Mhm. Und die Tiere, die ja nun weder Mu noch Mäh sagen und auch nicht Miau, wenn die wirklich mal einen Ton von sich geben, ist es. Ja. Das ist verfriert, das Blut. Wie ist das ausgegangen? Bist du zum Tierarzt dann noch? Ja, am nächsten Tag, weil Sonntag war dann nichts. Und da wir einen Tierarzt haben, wo die in Behandlung sind, habe ich auf den nächsten Tag gewartet. Und konnte der Tierarzt dann das Kaninchen retten? Oder? Ja und nein. Also das Ende war der Tod, aber es war eben so, ich hatte tatsächlich geschafft, die Würmer, die nicht in die Organe gegangen waren, denn das Ende vom Lied wäre gewesen, diese Maden fressen sich durch Herz, Leber, Niere, die fressen das Tier von innen auf, bei lebendigem Leibe. Dass der Arzt dir dann auch so erklärt? Ja. Und hat er das Tier eingeschläfert? Hat ihm eine Narkose gemacht und hatte die Stelle gesäubert und festgestellt, dass ich also es sah so aus, wie wenn ich alle weggekriegt hatte. Das waren 30 bis 40 Würmer. Es war noch jetzt, wache ich auf und denke, du hast welche im Bett dabei, warte, das Tier war ja nie in meinem Schlafzimmer. Was ist denn dann aus dem Tier geworden? Und dann bekam es also eine Narkose und wurde die Stellen gereinigt und es wurde rasiert und mit Salbe und sowas. Mhm. Und dann ist es, am Abend lag es also immer noch ganz flach, das war an einem das letzte Wochenende, an dem noch wirklich warmes Wetter war und schwül. Und da ist es gestorben. Am nächsten Tag, als hatten wir wieder einen Tierarzttermin und ich hab ihm immer gesagt, Mensch, halt durch und musste ihm den Kopf halten, um ihm was zu trinken zu geben. Und es ist dann gestorben. Ist auf der Fahrt zum Arzt gestorben. Das ist aber auch sehr, sehr unangenehm, ne? Es war so etwas von widerlich, so fürchterlich eklig. Ja, und das arme Tier, ne? Das arme Tier. Ja, was? Eben, genau. Mhm. Es ist ja auch das Emotionelle dabei, genau. Mhm. Und ich sehe es auch noch vor mir sitzen. Das ist ganz, ganz furchtbar. Aber die mit diesen Würmern zu kämpfen, die ich unter normalen Bedingungen hätte ich so ein Viech vielleicht mit dem Staubsauger aufgesaugt, aber nicht angefasst. Ich hatte Gummihandschuhe angezogen und trotzdem. Ein Wurm am anderen, das war also eingekrabbelt, fürchterlich. Katja, danke für deinen Anruf. Das ist ja auch eine grausige Geschichte gewesen. Ja, wirklich scheußlich. Alles Gute dir. Dir auch. Tschüss, Katja. Jürgen. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Angela und die ist 22. Ja, hallo, Domian. Hallo, Angela. Hallo. Ja, also die Geschichte von dem Sanitäter, die war ja echt todesekelhaft. Boah, da wäre ich heute noch von träumen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich viele andere auch. Ja. Ja gut, also was mich mal am meisten geekelt hat, ich habe als Prostituierte gearbeitet und einen Gast bekommen, der hat viel Geld bezahlt und hat gemeint, er will nichts weiter, also ich muss nichts weiter tun, als ihn im Arm zu halten und zu streicheln. Mhm. Und naja, habe ich mir gedacht, angenehm. Mhm. Einfach verdientes Geld? Einfach, klar. Mhm. Und habe das auch gemacht und dann fing er die ganze Zeit irgendwie an zu erzählen, wie es dann wäre, wenn er mein Vater ist und er hat irgendwie mit seinem kleinen Mädchen, war er mal beim Arzt und dann musste sich das Mädchen ausziehen und dann hat er halt den nackten Hintern gesehen von dem Kind und das fand er halt so geil. Und das erzählte er dir, während du ihn im Arm hattest? Richtig. Hatte er sich nackt ausgezogen? Ja, er lag da. Mhm. Und ja, das fiel mir dann auch nicht mehr halt so leicht, muss ich sagen. Und er hat mir halt ganz detailliert beschrieben, wie toll das Szenen war, das Kind da nackt zu sehen. Und er hat halt einen Ständer gekriegt und es hat ihn total angemacht. Und ob ich mir das vorstellen könnte, dass ich seine Tochter jetzt wäre. Also echt, das war das Ekligste, was mir überhaupt passiert ist. Mhm. Ich fand es so widerlich. Wie ging das dann weiter und aus? Ja, das war die längste Stunde in meinem Leben. Das war eine Stunde, hat das gedauert? Ja. Hätte ja eine Stunde die Ohren voll gelabert. Richtig. Und du musstest nichts machen mit ihm? Nein, gar nichts. Mhm. Und wie endete es dann? Hat er dann einen Orgasmus bekommen? Oder? Ja, er hat sich dann selber gemacht am Schluss und dann war die Zeit vorbei und dann kam er zwei Tage später wieder, aber da habe ich gesagt, ich bin nicht da. Mhm. Weil ich gesagt habe, das kann ich nicht nochmal. Angela, wenn du das währenddessen, du hast es ja ganz schnell gerafft, um was es da ging, ne? Ja. Und dass es wirklich völlig pervers ist und völlig abartig. Ja. Warum hast du es nicht abgebrochen? Gute Frage, das habe ich mir vorhin auch überlegt, wenn ich jetzt gewartet habe. Mhm. Ich weiß nicht. Du warst zum ersten, wahrscheinlich auch zum ersten Mal konfrontiert mit sowas, ne? Ja, erstens das und zweitens, ich habe das nicht lange gemacht, da war ich vielleicht eine Woche in dem Geschäft oder so. Mhm. Und hast du mit anderen Kolleginnen mal drüber gesprochen, ob denen öfters mal sowas? Nee, da kann man nicht so untereinander reden. Mhm. Na, ich weiß nicht, warum ich nicht. Ja gut, er hat halt schon bezahlt und dann kannst du nicht einfach sagen, hey, jetzt geh. Mhm. Weil. Ja, doch, kann man schon. In so einem Fall finde ich das ja. In so einem Fall gehört er sofort rausgeschmissen. Ja gut, wenn und nicht dann angezeigt. Geht er zur Polizei und sagt, er will seine Leistung für sein Geld haben. Gut, dann hätte sie ihm das Geld gegeben. Ja gut, die Polizei ist grundsätzlich gegen euch. Gegen uns und mit denen haben wir eh schon genug Ärger. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich ist in so einem Fall, wenn man der Polizei so etwas sogar sagt, dass jemand so drauf ist. Ja, dann hätte ich ihn irgendwie festhalten müssen. Hey, der war Mitte 40, aber ewig 1,90 groß, ziemlich schwer. Das war richtig, das ist ein Monstervieh. Weil die Gefahr besteht dann natürlich, dass so jemand sich nämlich genau wirklich dann an Kindern vergeht, ne? Ja. Ich meine, wenn das nur bei Prostituierten auslebt, ist es auch schlimm, aber er schadet ja direkt niemandem, wenn ihr das professionell wegpacken könnt. Aber das kann ja manch eine Frau eben auch nicht, ne? Ja, klar. Du hast man erlebt schon viel, also begegnest echt verrückten Menschen, wo du denkst, hey, das gibt's gar nicht. Wie lange hast du als Prostituierte gearbeitet? War nicht lang, 3 Monate. Ach, das ist ja nicht so lang, ja. Du bist 22 Jahre alt jetzt. Ja. Ist dir da noch irgendwas sehr Widerliches widerfahren? Also eben im Bereich so Fäkalien vielleicht? Ja, das habe ich grundsätzlich immer abgelehnt. Ja. Also alles in diese Richtung. Da war eine Kollegin da, die hat alles Mögliche gemacht. Die hat mir zwar auch mal Storys erzählt. Mhm. Ich glaube, dass das auch eine sehr große Dunkelziffer gibt, ne? Von Leuten, die darauf stehen und hey, das praktizieren. So viele, das ist Wahnsinn, echt. Mhm. Ich glaube, bald ist jeder Mann, der rumrennt, irgendwie auf SM steht oder auf Füße oder auf... Ach, weiß der Teufel was, also ja, kommt mir oft vor, als wenn es wenig Normale gibt. Mhm. Also das war eine schlimme Geschichte. Das war wirklich eine schlimme Geschichte, das kann ich mir vorstellen. Ja doch, ja. Also ich sage ja, egal was für Verrückte man da trifft, das war alles irgendwie, das kann man halt leicht, da denkt man nicht drüber nach, das kann man leicht irgendwie übersehen, aber bei sowas, das geht irgendwie doch schon ein bisschen tiefer. Ja, ja, ja. Danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss, okay, Anja. Bitte, tschüss. Jetzt ist am Telefon und ich begrüße herzlich Sarah, 27 Jahre alt. Hallo Domian. Hi. Kannst du mich gut verstehen? Ich kann dich gut verstehen. Das ist fein. Ja, ich habe eine ganze Menge Ekel in mir. Das ist sehr viel Ekel auf meinem Körper. Also ich bin transsexuell. Ich wollte gerade, genau das wollte ich gerade fragen, weil die Stimme mich jetzt irritiert hat. Ja, das ist echt schräg. Das alles zusammengenommen, das ist eine ganze Packung. Du bist transsexuell. Ja. Du nennst dich Sarah, lebst aber noch in einem männlichen Körper. Stimmt das? Ja, dieser Körper wird, das ist ja gerade auch das Blöde, einfach was auch manchmal Ekel hervorruft. Das ist immer abhängig von der Tagesform. Das geht manchmal auch auf und ab. Aber ich will nur darauf hinaus, du hast noch keine Operation hinter dir. Ach so, das, nein. Ja, du hast einen männlichen Körper. Ja. Ja. Mhm. Und dieser Körper widert dich an, je nach Tagesform, oder? Ja, guck mal jetzt, wo du gleich sagst, bist du operiert oder nicht. Das ist ein Schritt, nicht? Und das ist einer von vielen. Und dazwischen liegt eine ganze Menge Ekel wegmachen. Ne? Das fängt morgens an mit dem Rasieren, weil ich das immer noch tun muss. Mhm. Weil da auch eine ganze Menge ist. Und weil das ja dann ein Ekel ist, der entsteht, weil ich dann weiß, also was ich wahrgenommen werde, ja, und das geht dann irgendwie so den Körper runter, also fängt irgendwo im Gesicht an, geht dann über den Kehlkopf und dann irgendwie über die Brust und dann irgendwie bis ganz nach unten. Was ekelt dich am meisten an deinem Körper? Ist es das Geschlechtsteil? Nee, gar nicht mal unbedingt. Ich weiß einfach, es passt nicht. Mhm. Es passt aber nicht. Aber es ist mehr so... Naja, wo gucke ich zuerst hin, wenn ich einen Menschen sehe ins Gesicht? Mhm. Und das ist eigentlich so das, was am meisten wehtut und auch am meisten so... Also manchmal ist es wirklich so ein Was-ist-das-da-im-Spiegel-Gefühl, ne? So, ja. Sarah, es könnten vielleicht viele Leute so denken, man kann es ja unter Umständen nachvollziehen, dass jemand sich in seinem Körper nicht wohlfühlt, aber dass er... zum Beispiel beim Anblick des Bartes, des eigenen Bartes, wirklich Ekel erlebt. Das ist so schwer für jemanden, der da nicht betroffen ist, von das so nachzuempfinden. Ja, das ist immer wieder das Gleiche. Mhm. Ja. Mhm. Das ist auch irgendwie, ja, also... Wie, du bist, was habe ich gerade gesagt, 27? Ja. Wie lange lebst du mit diesem Ekel schon? Du meinst, wann ich den zum ersten Mal empfunden habe? Mhm. Mit 5? Mit so früh schon. Mit 5, ja. Was hast du, kannst du dich daran erinnern, an was du dich da geekelt hast? Ganz genau, ich stand unter der Dusche, hab an mir runtergeguckt und, ja. Hast du es gesehen, hast gedacht, das bin ich nicht oder so? Genau das. Mhm, ja. Genau das. Oder damals ist, was? Da habe ich eine Maske aufgesetzt, nicht? Also, ich habe Theater gespielt. Mhm. Ja. Ziemlich viel Scheiße gebaut. Ja. Also, also so ein männlicher Organismus, ne? Mhm. Der funktioniert unabhängig von dem, als was man sich empfindet. Mhm. Und was tust du denn jetzt gegen den Ekel? Ich gehe sehr viel zu Ärzten. Mhm. Ja. Und gibt es Hormonbehandlungen beispielsweise, dass der Bartwuchs nachlässt? Nee, kann man da was dran machen? Da kann, aber nicht durch Hormone. Nicht durch Hormone. Nee, das muss man wirklich wegbrennen. Also es gibt eine Möglichkeit, die Bartwurzeln endgültig zu entfernen. Das geht, ne? Geht ja, das geht schon, ja. Aber es ist wahrscheinlich sehr aufwendig. Es gibt verschiedene Methoden, die sind alle recht schmerzhaft, alle recht aufwendig, brauchen sehr viel Zeit. Ist der Ekel so groß vor deinem eigenen Körper, dass du beispielsweise auch nie Lust empfinden konntest, beispielsweise bei der Selbstbefriedigung? Na klar, konnte ich dabei Lust empfinden. Das konntest du. Ja. Es gibt Transsexuelle, die ekeln sich total vor dem, was sie da unten haben. Und es gibt welche, die tun das nicht. Es gibt welche, für die ist das einfach ein Spielzeug, mit dem sie größer werden. Und ja. Hast du einen Plan oder eine Hoffnung, wie du diesen Ekel vor dir selbst loswerden könntest? Ja, nicht so. Ja, hab ich. Geht das also in Zeitplan, ja. Den hab ich. Ich meine, geht es in Richtung eines chirurgischen Eingriffs? Ich denke schon, ja. Das schon, das ist geplant. Ja, ich hab das vor. Ich hab das vor. Ja. Weil es wäre sehr schwer für mich, überhaupt irgendwie eine Beziehung einzugehen. Ja. Egal eigentlich, ob mit Mann oder Frau. Wenn das noch so ist, wie es ist. Sarah, dann möchte ich dir von Herzen dafür viel Kraft und Glück wünschen, dass sich das in den nächsten Jahren, die sicher nicht einfach werden, die Vorbereitungszeit dazu, dass du das gut über die Bühne kriegst und dass dann quasi wirklich ein ganz neues Leben beginnt danach für dich. Ich war kein anderer Mensch, aber... Aber es ist dann doch schon eine andere Identität, ne, die sich dann auch nach außen eben auch zeigt. Ja, klar. Aber ich glaub's gar nicht, wie viel Power ich habe, seit ich auf meinem Weg bin. Ich wünsche dir alles Gute, auf dass die Power bestehen bleibt. Ja, vielen Tschüss, Dank. Sarah. Ciao. Ciao. Nicola, 31. Ja, hallo. Hi. Ach, Nicola. Ja, auch die letzten 4 Minuten. Ich habe spektakulär gute Zuschauer und ein großartiges Publikum. Ihr denkt immer mit der Zeit auch. Leg mal los zum Thema Ekel. Ja, also ich ekel mich eigentlich vor allem. Also ich muss mir dauernd die Hände waschen, weil ich alles, was ich anfasse, finde ich eklig. Also alles? Ja. Auch ganz normale Gegenstände, Möbel oder irgendwas? Ja, alles. Also Türklinken, Geld, also Möbel geht noch so einigermaßen. Wenn ich weiß, wer die vorher angefasst hat, also so bei mir zum Beispiel oder so, aber auch so bei mir zu Hause, so bestimmte Sachen, Türklinken fasse ich nur mit Taschentüchern an und ja. Wie oft wäschst du die Hände am Tag? Das kann ich gar nicht mehr zählen, also ich habe mal zum Therapeuten gesagt 100 Mal, aber das ist total untertrieben, also ich habe so ein Ritual, ich muss mir immer 3-mal hintereinander die Hände waschen, also 2-mal mit Spülmittel und einmal mit so einer milden Seife hinterher noch, damit die Hände nicht so ganz aufgehen. Ja, aber die Hände müssen auch ganz, ganz wund schon sein. Ja, sind sie auch. Also ich habe immer so eine spezielle Creme, dass ich die dann nachts im Bett immer eincreme und so ganz dick und dann einwirken lasse und dann haben sie sich am nächsten Tag wieder so ein bisschen erholt. Wo zeigt sich der Ekel denn noch? Also du fasst nicht gerne Sachen an. Was ist denn, du sagst gerade am Anfang, du ekelst dich vor fast allem. Wie zeigt sich das noch? Also es läuft schon hauptsächlich über das Anfassen. Ja, also oder eben ja über die Vorstellung, dass ich nicht weiß, was damit vorher passiert ist. Oder eben, ja. Wie geht das denn? Bist du berufstätig? Nee, also ich habe das jetzt gerade wieder versucht, aber es klappt nicht mehr, weil ich auch zeitlich, ich komme immer zu spät. Also ich komme sogar bis zu 2 Stunden zu spät, auch wenn ich eine Verabredung habe. Ich habe auch kaum noch Bekannte, weil das keiner mehr mitmacht sozusagen. Ja. Weil ich meine Zeit gar nicht mehr einteilen kann. Könnte mir vorstellen, dass du eigentlich nur noch dann isoliert zu Hause in deiner Wohnung lebst. Genau. Wenn es überhaupt irgendwo erträglich ist, dann in deiner Wohnung. Ja, das ist aber auch die Katastrophe, weil ich hier auch nichts mehr schaffe. Also wenn ich zum Beispiel abwasche, dauert das 3 Stunden, weil ich alles 5-mal abwaschen muss, weil ich mal das Gefühl habe, es ist nicht richtig sauber. Seit wann hast du das? Also ich sag mal, schlimm geworden ist es so seit 92, also so was? 5 Jahre ungefähr. Seit 5 Jahren schon? Also das so schlimm ist, ich habe das schon länger, aber nicht so extrem. War 92 irgendwas in deinem Leben, was Besonderes? Also 92 nicht, das war so nach 89, aber da war das eben noch nicht so schlimm. Das hat sich so langsam so es ist langsam immer schlimmer geworden. Was war denn 89? Ist da was passiert? Ja, also ich bin da vergewaltigt worden und das war eben auch so, ich habe mich total geekelt und ich habe dann auch danach gleich die Polizei angerufen und durfte dann auch nicht duschen, ich konnte den Ekel dann ja auch nicht gleich loswerden und musste stundenlang auf der Polizeistation sitzen und dann mussten die auch in der gleichen Nacht noch den Bericht tippen und ich fand das, ich habe mich so geekelt und wie gesagt, ich durfte dann nicht mal duschen und musste das diese ganzen Stunden aushalten und ich denke mal, dass das so der Hauptauslöser war. Stimmt, ja. Also vor diesem Verbrechen hattest du solche Dinge nicht. Doch, aber also nicht so. Nicht so stark. Ich sag mal, ich habe schon immer lange gebraucht und ich habe auch immer so bestimmte Rituale gehabt, aber nicht, also das hielt sich in Grenzen. Das war vielleicht, ich habe zum Beispiel im Bad vielleicht eine halbe Stunde länger gebraucht als andere. Nicola, unsere Sendung geht zu Ende. Ja. Ich möchte super dringend dich bitten, dass du gleich nochmal mit meinem Psychologen ein bisschen redest. Weil ich finde, dass du ganz, ganz dringend Hilfe brauchst. Das ist der Peter heute Nacht. Leg mal auf und der Peter ruft dich gleich sofort an. Ja. Ist das okay? Mhm. Und dann kann der dir wirklich noch ein paar gute Tipps geben. Ja. Alles Gute, Nicola. Danke. Tschüss. Ja, Freunde, das war's für heute. In der Technik war Leo Scholten. Morgen haben wir wieder eine offene Talk-Radio-Nacht für alle eure Themen. Wir sind ab 1 Uhr wieder hier im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Und ihr könnt ab 0 Uhr hier anrufen, hier faxen oder hier mailen. Eine schöne Nacht, bis morgen. Ciao.